auch schon das Wochenende ein. Da gehen wir wieder raus, da bin ich nicht allein. Die ganze Woche freu ich mich auf eine schöne Nacht. Da hab ich alles, was mich glücklich macht. Wir sind ein Haufen Freunde und wir fahren hinaus aufs Land. Da steht ein großes Zelt an einer Scheunenwand. Da tanzen wir, da singen wir vergnügt die ganze Nacht. So wird seit 100 Jahren schon Musik gemacht. Auch wenn es ein Geheimtipp ist, ich sag es euch, damit ihr's wisst. Hört ihr nicht von Weitem schon den sagenhaften Ton und staunt über diesen Ehrensound? Die Blasmusik spielt so schöne Lieder. Drum haben wir die Blasmusik auch immer wieder gern. Die Blasmusik freut uns immer wieder. Und darum ist die Blasmusik zu jeder Zeit modern. Der Bürgermeister ist der Bäckermeister Schmidt, das ist der Posaunist, der nette junge Mann, der sonst auf Feld und Wiese schafft, der bläst die Klarinette meisterhaft. Der Schmied bedient das Schlagzeug ganz präzise und exakt. Wenn der die Trommel schlägt, kommt keiner aus dem Takt. Der Oberförster heute einmal ohne sein Gewehr, der singt ins Mikrofon, als wenn er Profi wär. Auch wenn es ein Geheimtipp ist, ich sag es euch, damit ihr's wisst. Hört er nicht von Weitem schon den sagenhaften Ton und staunt über diesen irren Sound. Die Blasmusik spielt so schöne Lieder. Drum haben wir die Blasmusik auch immer wieder gern. Die Blasmusik freut uns immer wieder. Und darum ist die Blasmusik zu jeder Zeit modern.